Ja, Mittwoch, den 15. Mai 2024. Ich heiße alle herzlich willkommen, die sich dazugeschaltet haben. Nun, das mit dem Erwachen ist ein sehr individueller Vorgang und der dauert bei den Menschen ganz unterschiedlich lange. Also einige zum Beispiel, die sind schon seit 40 oder 50 Jahren wach und wissen schon lange von Pandemien und ähnlichen Dingen. Sie wissen, was diese Bevölkerungsreduzierungsagenda beinhaltet. Sie wissen, was diese Auslöschung der weißen Kultur beinhaltet und warum es geplant ist. All diese Dinge sind denjenigen, die schon so ein bisschen länger da unterwegs sind, schon seit Jahrzehnten bewusst. Andere sind in dieses Erwachen hineingekommen durch die Öffnung der Grenzen 2015. Wieder andere sind erst durch die sogenannte C-Krise da hineingekommen, in diesen Erwachungsprozess. Und andere sind jetzt auf dem Weg und kriegen so allmählich mit, dass vieles von dem, was in den Medien berichtet wird, sehr widersprüchlich ist. Und dass sie da nicht damit zurechtkommen. Also wie gesagt, die Leute sind schon sehr, sehr unterschiedlich lange in dieser Erwachungsbewegung oder in diesem Erwachungsprozess drin. Und entsprechend gibt es natürlich da dann auch Unzufriedenheiten darüber, wie lange das dauert. Diejenigen, die seit 50 Jahren schon da dabei sind, die haben inzwischen begriffen, dass das lange dauert. Die haben wahrscheinlich auch schnellere Lösungen erhofft und hätten schnellere Lösungen befürwortet. Und inzwischen sind sie grau oder weißhaarig geworden und es ist immer noch nicht rum. Die ganze Geschichte. Diejenigen, die dann während der C-Krise erst in dieses Erwachen hineinkamen, die fangen an, jetzt mit den Füßen zu scharren und zu sagen, wann endlich geht es denn mal anders? Und wann endlich kommen wir raus aus dieser Enge, aus dieser Bedrängung und Bedrückung und aus diesem Chaos? Und man kann fast sagen, je weniger lange jemand in dieser Erwachensprozedur drin ist, umso ungeduldiger ist er. Das ist nun deswegen, weil ja der bundesdeutsche Durchschnittsbürger, der sogenannte Orthonormalverbraucher, der hat sich angewöhnt, alles in Spielfilmlänge zu genießen. Und alles, was 90 Minuten überdauert, ist zu lang. Und dann kommen die Unzufriedenheiten. Aber drehen wir mal den Spieß um. Also das Q-Team hat ja immer gesagt, Think Mirror. Denkt spiegelverkehrt. Schauen wir uns einfach mal die Gegenseite an. Was haben die alles geleistet? Nun, die haben sich in geheimen Zirkeln organisiert und haben hinter den Kulissen ganz langsam begonnen, Dinge zu verändern und damit ihre Agenda zu befeuern und ihre Agenda voranzubringen. Das ist nicht in 4 Jahren gegangen, das ist nicht in 8 Jahren gegangen, auch nicht in 40 oder 80, sondern das sind 3- und 4-stellige Jahreszahlen. Und in diesen langen Zirkeln und langen Zeitläuften, da wurden geheime Dinge gegründet und von konspirativen, finsteren Seelen wurden Dinge beschlossen und geplant, und dann langsam umgesetzt, ja, nach diesem Vorgehen dieses römischen Feldherrn, der Fabian, genau, der Kunktator, der Zögerer, der immer ganz langsam mit Nadelstichen vorangeschritten ist. Und daran haben die sich orientiert, an diesem Vorbild. Und sie nennen sich ja auch deswegen die Fabianschen Sozialisten oder die Fabianschen Gesellschaften, weil sie versucht haben, es nie zu überreizen. Und auch nie zu überreißen und nie zu forsch vorzugehen, damit es auffällt, sondern immer nur so weit gehen, bis ganz knapp davor, dass es auffällt und auffliegt und die Bevölkerung wach wird. Also man hat wirklich, man kann sagen, Jahrtausende lang die Erdbevölkerung der Menschen in einer Art Trance gehalten, in einer Art Halbdusel, Halbschlaf, wie auch immer man das bezeichnen will. Und das hat man sehr kunstvoll gemacht. Und man kam sich auch sehr schlau dabei vor. Denn die Schleue, die man sich vermeintlich zugeschrieben hat, bestand ja lediglich darin, dass man das Ganze in Unwissenheit der anderen gemacht hat. Hinter deren Rücken, ohne deren Wissen. Und das heißt, man hat die Arglosigkeit der Mehrheit der Menschen ausgenutzt und hat die Ahnungslosigkeit der Menschen missbraucht, ihr Vertrauen missbraucht und hat sich dabei schlau gefühlt. Das tut jeder Verbrecher. Der kommt nachts, wenn die Leute schlafen. Er nutzt die Zeit ihrer verminderten Aufmerksamkeit. Er schleicht sich, wenn er das tagsüber macht, in ihr Vertrauen ein. Er kommt im Nadelstreifenanzug und hat eine schlaue Brille auf der Nase. Und das kennen wir ja alle. Diese Nadelstreifen und Brillen, die allzu klug und intelligent reingucken, oder weiße Kittel und so weiter. Das sind die Uniformen einer gewissen, ja, man kann sagen, mafiotischen Priesterschaft und die Talare der falschen Priester. Und solches Vorgehen ist eigentlich nicht intelligent, sondern einfach nur durchtrieben, heimtückisch, hinterlistig und böse. Natürlich ist es letztlich dann oft erfolgreich, weil man hat die anderen hinters Licht geführt. Aber schlau ist anders. Und jetzt muss man sich mal angucken, was hat die Gegenseite jetzt gemacht? Was haben die Weißhüter oder die Patrioten oder die Nationalisten, was haben die dagegen gehalten? Sie haben sich zunächst mal die Geschichte der Kriminalität dieser Welt angeguckt und festgestellt, dass eine kriminelle Handlung im Begehen geplant werden muss, kommuniziert werden muss unter all diesen verschiedenen Leuten. Das war in der Vergangenheit nicht so leicht aufspürbar. In einer Zeit, in der über das Internet und 4, 5G und Handys und so weiter quasi jeder Raum akustisch und visuell überwacht werden kann, ist das jetzt kein so großes Problem mehr. Lediglich die Masse der dadurch gewonnenen Informationen zu sichten und zu sortieren. Aber dafür hat man auch inzwischen künstliche Intelligenz. Das war mal das eine. Das heißt, man hat die Beweislage quasi umgedreht und hat die Beweise schon vor der Tat gehabt. Jetzt warum ist man nicht eingeschritten? Ja, nur ganz einfach. Man muss die Tat erstmal begehen lassen, sonst ist keine Tat begangen und dann ist auch nichts Strafbares begangen. Man kann eine Planung einer Straftat nicht vorwerfen, solange die Straftat nicht durchgeführt wird. Erst mit der Durchführung der Tat ist die Tat, und das ist ja eine Straftat und nicht eine Strafdenke, begangen. Naja, jetzt könnte man ja direkt danach dann vorgehen, aber dann wird von denen gelogen und gemacht und erzählt und ja, sie hätten ja das gar nicht so genau gewusst und so weiter. Und deswegen ist es immer sehr klug, wenn man jetzt erstmal abwartet und nicht sofort kommt und auf den Putz haut, sondern sie leise mit dem Verdacht ihrer Straftat konfrontiert und dann immer mehr mit Belegen dafür konfrontiert. Das kommt dann so scheibchenweise raus. Ja? Das ist so wie mit diesen RKI-Papieren. Zunächst mal ist da ein begründeter Verdacht und dann geht jemand hin und klagt. Und dann kommt der Richter und sagt, ja, ja, da ist ein öffentliches Interesse. Und dann kommen geschwärzte Papiere raus. Aber in diesen nicht geschwärzten Teilen ist dann schon so viel Brisanz drin, dass man weiß, oh, hier liegt wirklich was Böses vor. Und dann, ja, wird derjenige, der zu den Tätern gehört, oder diejenigen Täter, die werden jetzt in die Ecke gedrängt. Sie kommen in Erklärungsnot. Noch ist nicht alles raus. Noch können sie ein bisschen lügen. Noch können sie gegenseitig sich anrufen und sagen, ja, was machen wir nun? Wie gehen wir jetzt vor? Was planen wir denn da? Und dann können sie neue Pläne aushecken, um ihre alte Straftat zu bedecken. Das nennt man Cover-up. Und es gibt dieses englische Sprichwort, the cover-up always gets you. Also die Verdeckungsstraftaten, die liefern dich ans Messer. Denn mit jeder Verdeckungsstraftat und deren Planung und Umsetzung kann jetzt umso weniger behauptet werden, dass man die Originalstraftat in ihrer Tragweite nicht wirklich erfasst hätte und da einfach nur mitgemacht hätte. Und deswegen ist es interessant, bei Planung und Umsetzung der Verdeckungsstraftaten dann in der Folge auch zuzuhören und zuzugucken und mitzuschreiben und die KI protokollieren zu lassen. Und da diese Geister, diese Unedlen, die so hinterhältig und so weiter, da in der Verborgenheit agiert haben, die haben ja immer noch die Hoffnung, es ist noch nicht alles aufgeflogen. Es sind nur Teilaspekte ans Licht gekommen. Und deswegen verstricken sie sich immer mehr in Lügen. Und mit jeder Lüge ist nachher das Netz enger gezogen und der Ausweg kleiner bis gar nicht mehr vorhanden. Naja, und da sind die jetzt. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele zig oder Dutzende von Generationen lang da gearbeitet und geplant und die Pläne vorangebracht. Und dann haben sie dieses Internet eingeführt, um die Menschheit zu kontrollieren und sind genau an dieser Technologie gescheitert, weil die Gegenseite das umgekehrt genutzt hat und gegen sie genutzt hat und nicht nur die Bösen die Guten abgehört haben, sondern die Guten dann auch die Bösen. Und die das nicht gemerkt haben, die waren so von ihrer Klugheit überzeugt und in ihrer vermeintlichen Intelligenz gefangen. Und sie waren ja so clever und die haben nie daran gedacht, dass das auch andersrum geht. Und gleichzeitig kommt ihnen eine Sache in die Quere, an die sie gar nicht gedacht haben. Sie haben ja immer versucht, ihre generationelle Macht durch Inzucht zu sichern und kein fremdes Blut in die Familie zu lassen. Naja, aber es ist nun mal so, und das hat dieser gewisse Herr Mendel herausgefunden, dass wenn immer nur Inzucht betrieben wird, werden die Kerzchen auf der Torte immer weniger hell. Und deswegen haben wir heute das, was wir da in Berlin zum Beispiel sehen. Aber das gilt nicht nur in Berlin so, sondern das ist auch andernorts so. Auch diejenigen, die zu diesen Plutokraten gehören oder zu diesen Oligarchen, die sind auch eigentlich keine wirklich hellen Kerzchen. Und nur in der Gruppe und nur wenn sie die Pläne ihrer Vorväter durchführen, dann ist die Sache gut gegangen. Und in dem Moment, wo irgendwas Unvorhergesehenes passiert, und das ist ja jetzt passiert, und da ist wieder dieser furchtbare Mensch, dieser Donald, dieser Trump, der ist ihnen da in die Quere gekommen und hat diese ganzen Pläne so ein bisschen neben die Schiene gebracht. Ja, da wussten sie nichts mehr zu tun. Und jetzt waren sie nicht mehr die hellsten Kerzen auf der Torte und, naja, dann ist man einfach den alten Plänen weiter gefolgt und hat das immer wieder durchgesetzt oder versucht durchzusetzen und umzusetzen und ist jetzt so krachend gescheitert, wie wir das jetzt sehen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was ist das für eine Situation für Menschen, die sich seit Generationen darüber lustig gemacht haben über die dummen anderen. Das sind wir, nicht? Über die dummen wir. Über die dummen Schlafschafe, die man ja so verarschen kann und ausnehmen kann und ausnutzen kann. Und die Deppen merken es ja nicht. Und und denen spielt man Staat vor, obwohl gar keiner da ist und so weiter und so fort. Da zahlen die auch noch Steuern. Bah, dumm, ja? Und jetzt auf einmal merken die, dass das Ding gegen die Wand fährt. Und jetzt haben die eigentlich das, was ihre Vorväter in vielen Dutzend Generationen aufgebaut haben, krachend gegen die Wand gefahren. Alle Leistungen der Vorväter in den Sand gesetzt. Sie sind die Generation der Unseligen, Dummen, Blöden. Das ist ihr eigenes Empfinden, die jetzt diese große Planung und dieses wirklich fantastische Konzept, wie man diese Welt unter die eigene Kontrolle bringt, so richtig versiebt und verseiert haben. Deswegen reagieren die auch so empfindlich auf Kritik. Ja, wenn man denen sagt, ihr seid dies oder das, dann kommen die mit dem Anwalt oder mit Schlägerdrops oder mit was. Und das ist der Grund. Die sind ja sowieso schon in ihrer Selbstwahrnehmung so entzündet und so leidend und so schmerzhaft, dass sie es kaum noch ertragen können. Und wenn dann jemand anders von außen kommt und ihnen den Vogel zeigt, dann sind die wütend. Und dann lassen sie es so richtig raus. Und daran sieht man das Endstadium. Naja, und das ist das, was dieses Q-Team sich überlegt hat. Und das ist sehr klug. Die sind eben nicht durch Inzest geprägt. Und dann haben sie diesen Mafia-Jäger, ich kann es anders nicht sagen, Donald Trump gewonnen, auf ihrer Seite mitzumachen Und der ist ein relativ geradliniger Mann und vor allem einer, der vor nichts Angst hat. Und der hat gesagt, okay, ich nehme die Kugeln und die Fallstricke auf mich und lass die mal machen. Und sie werden an mir scheitern. Ja, was haben sie getan? Sie haben in der ersten Wahl, als er wirklich dann gewählt wurde, gar nicht erwartet, dass er gewählt wird. Sie hatten so viele Stimmen gefälscht, dass das eigentlich eine sicher eingetütete Sache war, 2016. Nur die Gegenseite, und das waren diese Militärs, die haben dafür gesorgt, dass diese falschen Wahlzettel nicht dorthin kamen, wo sie hätten gezählt werden können. Und sie haben dann auch noch dafür gesorgt, dass die Wahlmänner das ihrige tun, und dann ist diese Wahl ganz überraschend in die andere Richtung verlaufen, so wie sie das nicht geplant hatten. Ja, da waren ja 8 Jahre Obama und dann 8 Jahre Clinton geplant, in denen dann in den zweiten 8 Jahren unter Clinton dieses Uranium One Konzept in einen Atomkrieg hätte münden sollen, der auf europäischem Boden tobt und damit den lästigen Konkurrenten Europa, aber auch Russland vernichtet oder zumindest so schwächt, dass man das dann von der anderen Seite anpacken kann und aufrollen kann und den Plan, den alten, dieses große Russland in, ich weiß nicht wie viele kleine Stückchen zu zerschlagen und zu einzelnen kleinen Provinzen zu machen und Kleinstaaten zu machen, dann umgesetzt hätte werden können. Auch würde so ein Atomkrieg dann die Weltbevölkerung stark reduzieren und diese uns vorgelogene lang anhaltende Strahlung, die gibt es nicht, dann hätte man nach ein paar Jahrzehnten da locker wieder neu anfangen können. Und da das ohnehin ein Plan ist, der über viel Dutzend Generationen läuft oder laufen sollte, ja, dann spielt doch das so ein paar Dekaden da keine Rolle. Hauptsache, man hat das Ziel. Und dann hat so gar nichts genutzt, nicht? Die haben dann diesen Donald Trump angeklagt. Quid pro quo. Und das ist immer nach hinten losgegangen, weil derjenige, der wirklich Quid pro quo gemacht hat, das war der Herr Biden ohne Kopf. Und deswegen sind also all diese Untersuchungen und all diese Sonderermittlungen und was da während der Amtszeit von Donald J. Trump gegen ihn unternommen wurde, im Sande verlaufen. Am Ende hat man gesagt, die Wiederwahl muss verhindert werden. Und dann hat man diesmal so richtig in die Vollen gegriffen und hat einen Virus aus dem Labor geholt, den man da extra dafür entwickelt hatte, und hat eine Pandemie vorzeitig losgetreten. Das war eigentlich zu früh. Das war nicht nach dem Plan. Eigentlich war die Pandemie dazu da, die Überbevölkerung zu entsorgen. Aber nicht, um eine Wahl zu verhindern. Das war einfach, wo der Plan aus der Spur lief. Da ist die zeitliche Abfolge gestört worden. Und danach lief nichts mehr richtig. Aber man musste unbedingt erreichen, dass die Leute Briefwahl machen, weil nur dann kann man genügend fälschen. Und nicht in Schlangen stehen vor den Wahllokalen, weil sie Angst vor der Pandemie haben. Und dann sind die hingegangen und haben die bestehenden Heilmittel verboten und haben ihre neuen Giftspritzen da, die haben sie als die einzige Lösung propagiert. Und da haben wir ja jetzt die neueren Zahlen. Ich habe jetzt neulich gehört, in den Vereinigten Staaten sind 10% der Bevölkerung bereits entweder verstorben oder erkrankt an diesen Dingen. Naja, und das wird bei uns nicht anders sein, auch wenn bei uns kaum was zu hören ist. Das ist einfach so, dass man das per Propaganda, per Zensur oder Tricks verhindert, dass es in die Öffentlichkeit kommt. Also mir erzählen Menschen, früher war in meinem Ort, in der kleinen Zeitung, die wir da haben, da waren die Todesanzeigen alle immer auf einer Seite. Und dann sind das 2 Seiten geworden und dann wurden es 3 Seiten und dann hat man plötzlich diese vielen Todesanzeigen immer kleiner gemacht und vor allem in der Zeitung rumverstreut, sodass die gar nicht mehr auf einer Seite stehen. Und auch in dem Glaskasten am Rathaus oder am Gemeindehaus, da ist es jetzt auch nicht mehr als Aushang, sondern man muss da irgendwo anrufen und nachfragen. Aber wenn man an dem Friedhof vorbeifährt, da ist ständig der Parkplatz voll, weil da so viele Beerdigungen sind, dass jeden Tag da mindestens eine und manchmal 2 oder 3 sogar sind. Und dann kommen die Familien von weiter her und die kommen im Auto und dann müssen die da parken und dann ist der Parkplatz voll. Und daran fällt es dann doch auf. Und die frischen Kreuze, die da stehen, wo noch keine Grabsteine da sind, weil die Steinmetze einfach auch nicht mehr hinterherkommen, ja, die fallen natürlich auch auf. Also man versucht mit allen Tricks zu verhindern, dass diese Informationen in die Öffentlichkeit kommen. Ja, geschwärzte Files, die RKI-Files. Jetzt wird so langsam jedes Mal, wenn irgendeiner klagt, werden da ein paar schwarze Balken weniger und hurra, die Lüge, die einer genutzt hat, um sich in Deckung zu bringen, die fällt und zerbricht über dem, was jetzt als Neues entschwärzt wurde. Und jedes Mal fallen diese Lügen um. Wir wissen also inzwischen, dass der aktuelle Gesundheitsminister nicht einfach nur das weitergemacht hat, was sein Vorgänger getan hat, sondern der wollte die 1G-Regel einführen. Ja? Und naja, der hat halt einfach da nicht die Wahrheit gesagt. Und jetzt fällt er darüber. Und da wird noch viel mehr kommen. Und das muss natürlich Zeit haben, so richtig hoch zu kommen. Man muss ja dem Gegner immer die Zeit geben, erstmal mit dem neuen Vertuschungsstraftatbestand da zu planen und dann zur Sache zu gehen und die neue Straftat zu begehen und wieder ein paar Lügen zu äußern, die dann wieder zu Fall gebracht werden durch die nächste Entschwärzung. Und das ist ein Prozess, der braucht so ein bisschen Zeit. Naja, zurück zu Big Donald. Dann hat man diese Wahl durch Fälschung an sich gerissen. Aber in Wirklichkeit ist da ja gar kein Biden entstanden, sondern ein Schauspieler. Wir alle wissen das. Man kann es ihm ansehen. Und man hat die Top-Riege rausgenommen und verurteilt und hingerichtet oder auf jeden Fall zumindest mal weggebracht, sodass die nicht mehr in der Befehlskette auftauchen. Jetzt sind die niedrigeren Chargen, die sind jetzt alle entweder fehlgesteuert oder von der patriotischen Seite gesteuert oder gar nicht mehr gesteuert. Und die kriegen jetzt kalte Füße und machen einfach stur nach Plan, weil sie kennen ja den gesamten Plan gar nicht. Sie wissen nur ihr Segment von Plan und jetzt müssen sie sich daran festhalten und das weitermachen, weil irgendwie müssen sie ja zum Ziel kommen, sonst sind sie ja geliefert. Und in diesen weiteren 4 Jahren einer gefälschten Wahl und einer gefälschten Administration werden jetzt viele von diesen Verdeckungsstraftaten begangen. Und die werden natürlich alle akribisch von Menschen und von künstlicher Intelligenz mitgeschrieben und überwacht, protokolliert, sortiert, geordnet und vorbereitet für Prozesse. Ist ja immer gut, wenn man schon vor dem Prozess die Beweismittel hat. Und zwar schon bevor überhaupt eine Anklage erhoben wurde, schon alles unter Dach und Fach ist. Dann kann der Täter sich nicht mehr rauswinden. Und jetzt kriegen die kalte Füße, weil jetzt kommt die nächste Wahl. Und jetzt wird es ja schon zum Treppenwitz. Jedes Mal, wenn ein gewisser Herr Donald gewählt werden möchte, kommt eine Pandemie. Also die Nummer können Sie nicht nochmal abziehen. Das ist ja eine Wiederholungsverdeckungsstraftat. Und das glaubt Ihnen keiner mehr. Und deswegen haben die furchtbare Angst jetzt. Und jetzt bemühen Sie sich, diesen großen Donald, Big Donald, auf eine andere Art aus dem Verkehr zu ziehen. Jetzt haben Sie den mit Strafanzeigen überhäuft. In der Hoffnung, dass der Wähler dann sagt, ne, also so ein Typ, der da unter Strafanzeige steht, den wähle ich doch nicht. Nun, die Leute haben aber gesehen, dass, und daran sieht man, dass diese Nummer nichts mehr nutzt, dass nämlich der tiefe Staat diejenigen sind, die die Lumpen sind. Und jeder sagt, der Donald ist derjenige, der mutig da voranschreitet und für uns die Fallstricke überwindet und für uns die Schläge einsteckt, dann wählen wir den erst recht. Und mit jeder Anzeige und mit jedem Prozess zeigen sich 2 Dinge. Erstens, die Wählerschaft wächst, und zwar in der ungewünschten, vom tiefen Staat ungewünschten Weise. Und der tiefe Staat entlarvt sich als jemand, der oder als eine Organisation, die mafiotisch hingeht und das Recht beugt und bricht. Und das sind dann Richter, die machen da fantastische Sachen. Nur, das alles steht ja so nicht in den Gesetzen drin. Und die Strafverfolgungsbehörden begehen selbst Straftaten, um diesen Donald da zu erwischen. Und eines nach dem anderen fliegt auf. Jetzt haben sie sich einfallen lassen, dass sie das alles in der Zeit kumulieren lassen, wo eigentlich die ganzen Wahlwerbekampagnen stattfinden müssen. Die Wahlkampagnenauftritte. Und man versucht jetzt diesen Big Donald quasi zu ermüden. Man legt ihm also Gerichtstermine immer dort rein, wo er gerne irgendeine Wahlkampfveranstaltung machen möchte. Ja, und was macht der? Ja, der verlegt dann die Wahlkampfveranstaltung genau dahin, wo das Gericht tagt und sitzt. Und dann sind das aber meistens die linken Staaten. Und jetzt merken die, auch da geht der Schuss nach hinten los, weil die Bevölkerungen in diesen linken Staaten, wo diese gefakten Prozesse stattfinden, die kommen zu Zehntausenden, kommen die zu Donald Trump. Und bei Biden stehen 20 Pappnasen rum, die alle bezahlt sind, damit sie überhaupt aufschlagen. Dann hat man es versucht mit der Ermüdung. Also man hat das alles enger gezogen und gesagt, der muss doch irgendwann müde werden. Und dann kann er gar nicht mehr. Dann kann er auch nicht mehr zu diesen Wahlkampfveranstaltungen, die in unseren Staaten dann stattfinden, hin. Und das sah auch ganz gut aus, weil Big Donald in den Gerichtsverhandlungen dann sich schläfrig gegeben hat und die Augen geschlossen hat. Und naja, dann hat man irgendwann in der Presse gehöhnt und dann hat er auf Truth Social Folgendes rausgehauen und hat gesagt, ich werde auch meine wunderschönen blauen Augen nicht aufmachen und mir diesen Schrott angucken. Da mache ich die Augen zu und höre lieber nur zu. Also dann, die haben so richtig eine Kelle gekriegt. Dann haben sie versucht, ihn zu bankrottieren. Das heißt, sie haben ihm also eine halbe Milliarde Dollar an Strafe aufgehängt und gesagt, er kann nur in Berufung gehen. Das ist natürlich Rechtsbeugung, das sollte so nicht sein. Er kann nur in Berufung gehen, wenn er das Geld erstmal bar auf den Tisch legt. Und dummerweise ist dann genau in der Zeit das Aktienpaket von Truth Social um ein paar Milliarden teurer geworden und er hat einen riesen Gewinn dabei gemacht. Und dann war diese Nummer auch gestorben. Und jetzt ist man so quasi mit der Flöte auf dem letzten Loch und kann nur noch damit drohen, ihn zu inkarzerieren. Aber da sagt er auch, ja gut, also das ist ja mein verfassungsmäßiges Recht, frei zu sprechen. Und selbst wenn der Richter, ich glaube Merchan heißt der, Juan Merchan, wenn der sagt, ich darf nichts sagen, ja, ich habe ja das Verfassungsrecht der freien Meinungsäußerung. Und natürlich lasse ich mir das nicht nehmen. Für die Verfassung gehe ich gerne in den Knast. Ich kämpfe für diese Verfassung. Und was ist das ein Patriot, sagen jetzt die Wähler und sagen, Mensch, den müssen wir wählen, der geht hin und kämpft. Und für die, denen das zu lange jetzt dauert, achtet mal darauf, wann hat denn der das angefangen, zu sagen, ich gehe lieber in den Knast? Das ist noch nicht so lange her. Er hat zwar die ganze Zeit schon immer wieder Sachen gesagt, die er eigentlich nicht hätte sagen dürfen und hat dann immer Geld zahlen müssen und na ja klar, ein paar tausend Dollar aus einem Geldsäckel, wo Milliarden drin sind, das ist ein Millionstel Anteil. Das ist Portokasse, das sind für den Pfennigbeträge. Der zahlt das und lacht sich ein, weil er weiß, er holt sich später wieder zurück und er planiert diesen Richter wahrscheinlich irgendwann. Der haftet ja mit eigenem Hab und Gut und Leib und Leben. Und das wird er sich wiederholen. Aber jetzt erstmal drückt er diese Summen ab und lacht darüber. Und lässt sich das halt ein paar tausend Euro jedes Mal kosten, wenn er da irgendwo die Klappe riskiert. Aber dieser Merchan, der muss jetzt irgendwann mal liefern. Und der weiß ganz genau, wenn ich den jetzt in den Knast bringe, ja holla die Waldfee, damit stoppe ich ihn ja gar nicht, weil der hat ja schon angekündigt, dass notfalls er auch aus dem Knast raus regiert. Der lässt sich auch im Knast wählen. Und da gibt's kein Gesetz dagegen. Und die Bevölkerung ist zu so hohen Prozentsätzen für den Mann, dass ich das nicht durchhalten kann. Und deswegen wird jetzt diese ganze Nummer immer lächerlicher. Mehr als drohen können sie nicht. Sie können ihm jedes Mal nur ein paar tausend Euro Strafe aufbrummen. Und er sagt, was soll's, ich gehe lieber in den Knast, als dass ich mein Recht auf freie Meinungsäußerung hergebe. Ja, und jetzt müssen wir mal schauen, was passiert. Aber was Donald Trump damit macht, ist, er zeigt uns, wie man den tiefen Staat überwinden kann. Man kann sagen, okay, ich habe ein Recht und dafür kämpfe ich und gehe notfalls dafür auch mal in den Kater für eine kurze Zeit. Und damit das keine so arg lange Zeit mehr wird, hat er das erst jetzt ganz am Ende rausgelassen und dieses Szenario gezeigt, wie man das machen kann. Geht in den Kampf und lasst euch was kosten. Das ist das, was er sagt. Es wird euch nicht mehr allzu viel kosten. Das Zeitfenster für den tiefen Staat schließt sich gerade und das Zeitfenster für die andere Seite öffnet sich. In der Übergangsphase gibt es noch Reibungsverluste und da gibt es auch noch Wunden beim Kämpfen, aber man kann kämpfen. Die Perspektive ist da, der tiefe Staat ist am Ende. Und wir sehen das ja auch jetzt in Russland. Kaum ist Putin wiedergewählt, mit Ende 80% Zustimmung seitens des Volkes, beginnt der zu säubern und hat jetzt einen neuen Verteidigungsminister da eingesetzt. Einen ganz scharfen Besen, einen eisernen Besen. Dieser Mann ist gefürchtet. Lasst es euch gesagt sein, der ist ein Finanzexperte, aber der ist auch sonst sehr gut drauf und sehr gut vernetzt. Der hat Geheimdienstkontakte. Und jeder, der irgendwie korrupt ist, muss diesen Mann fürchten. Der ist schlimmer als der Tod. Shoigu ist jetzt kurz vor der 69 und ist seit 12 Jahren im Amt und hat da hervorragende Arbeit geleistet und ist jetzt hochgelobt worden, aber zu Recht hochgelobt worden, auf den Platz des Sekretärs des Nationalen Sicherheitsrates. Der Nationale Sicherheitsrat ist das, was bei uns der Bundesrat ist. Und der ist jetzt, die nennen das immer Sekretär, bei uns wäre das der Vorsitzende oder der Präsident. Das heißt, er ist der Präside vom Bundesrat als Pendant in Moskau. Das ist jetzt nicht gerade irgendwie aufs Abstellgleis geschickt worden. Der ist in eine mächtigere Position gekommen als vorher. Und Belousov wird jetzt da reine machen. Und man sieht jetzt schon die ersten Leute fallen. Das heißt, da wird aufgeräumt. Da geht's richtig zur Sache. Und das ist ja auch ganz klar, das muss zur Sache gehen. Jetzt nach der Wahl ist ja die Möglichkeit des Volkes, aber auch der Mitstreiter um Putin viel größer geworden, zu sagen, Moment, jetzt haben wir dich gewählt, du bist jetzt gewählt, jetzt mach man. Du kannst jetzt nicht mehr sagen, wir gehen da auf Sampfpfötchen voran. Und das ist eine wunderbar getimte Sache. Man sieht jetzt diese Vormärsche in Richtung Charkow oder Charkiw. Und die Ukraine leidet, weil sie all diese schönen Gelder, die sie aus dem Westen bekommen hat, nicht dazu benutzt hat, wofür sie eigentlich gedacht waren, um da Verteidigungslinien aufzubauen. Man hat das Geld in die eigene Tasche gesteckt und sich flotte Schiffchen oder was nicht gekauft. Und jetzt gibt's da keine Verteidigungslinie. Die Russen haben das richtig gemacht. Die Russen haben von Anfang an einen Wirtschaftskrieg gebaut. Ja? Sie haben diese Surowikin-Linie gemacht, die den Donbass absichert, diese dreifach gesicherte Linie. Und dann haben sie sich dahinter verschanzt. Dann haben sie die Lufthoheit erobert und all diese ganzen Patriot, was weiß ich, Raketen da abgeschossen. Und dann hatten sie die Lufthoheit und niemand konnte ihnen hinter dieser Befestigungslinie noch irgendwas schaden. Und dann haben sie die Ukraine dagegen anrennen lassen und anrennen lassen und anrennen und anrennen lassen. Und die haben 600.000 Mann verloren durch Tod und 2,5 Millionen weitere durch Verwundung und meistens Amputation. Und da ist nichts mehr zu machen. Die haben einfach zu wenig medizinische Versorgung. Und dann führt das natürlich immer zur Amputation. Und damit können sie die Leute nicht wieder einsetzen. Damit geht viel kaputt, weil das sind ja alles ausgebildete Leute. Also Leute, die wissen, was sie tun. Und jetzt können sie nur noch diejenigen nutzen, die nicht wissen, was sie tun. Und die haben gar keine Chance mehr. Und dann ist die Verteidigungslinie nicht da, die eigentlich hätte da sein sollen und die ja von uns im Westen bezahlt wurde. Weil sich irgendwelche Leute das eingesteckt haben. Ja, die Korruption hat sie da erlegt. Ja, das Unehrliche ist immer auf dem Hintertreffen und immer im Nachteil. Während die Russen auf der anderen Seite ihre Wirtschaft schon seit 20 Jahren so eingerichtet haben, dass sie locker 60.000 Artilleriegranaten und was denn sonst täglich verschießen können und rausballern können, ohne dass ihnen damit irgendwie die Wirtschaft zusammenkracht oder ohne dass ihnen damit die Ressourcen ausgehen. Das ist also nicht Material, was sie lange vorbereitet und gespeichert haben, sondern die können das einfach aus dem täglichen Produktionsbedarf rausfließen lassen und die können alle 1,3 Sekunden am Tag eine Artilleriegranate verschießen. Das können die Westler nicht. Wenn man das mal rechnet, dann ist das über diesen Krieg, sind das 4,5 Millionen Granaten. Und der Westen hat nur aus vorgefertigten Speichern rausgenommen und hat dagegen gesetzt, aber irgendwann waren die Speicher leer. Dann haben sie noch irgendwo auf der Welt Restbestände zusammengekauft und dann waren die auch erschöpft. Und jetzt zeigt sich, dass die westliche Produktion so verschwindend gering ist gegenüber der normalen russischen Produktion, dass der Westen selbst mit den USA nur noch 3 Tage lang überhaupt dagegen standhalten kann. Und die Russen Die haben ihre Friedenswirtschaft so umgestellt, die Supermärkte sind voll und das Volk leidet keinen Mangel, ja? Und trotzdem kommen die ganzen Panzer und die Kanonen und das alles und die Raketen, die kommen in genügender Schlagzahl aus den Fabriken, um diesen Krieg zu befeuern. Das können die noch 10, 20 Jahre weitermachen. Und das ist ja auch das, was Belousov jetzt macht. Der geht hin und sagt, ja gut, die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, die müssen gesichert werden. Unsere Wirtschaft muss weiterhin, und deswegen ist er der Wirtschaftsfachmann, unsere Wirtschaft muss weiterhin stabil auf der Schiene bleiben. Und da ist zuvörderst mal, dass man die Korruption rausnimmt und damit all diese verdeckten fünften Kolonnen eliminiert, die unter Umständen da irgendwie Störfeuer leisten könnten. Naja, das läuft jetzt gerade. Leute, das ist jetzt das Ende vom Gelände. So, jetzt habe ich schon weit über die Zeit gequatscht. Hör auf. Ich wünsche euch alles Gute. Und wir haben der Dinge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.